ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 162. Mit Esther Phillips, Rory Gallagher, Al Pettaway, Willie Nelson und Wynton Marsalis, Jimmy Reed, Them, Sonny Till and the Orioles, The Delta Rhythm Boys, Duke Ellington, Sarah Vaughan, Benny Carter, Ahmad Jamal Trio, Big Joe Williams und Melvin Lesty, Harold Battiste und Cornel Dupree. Seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain. And it may not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Sing your rosary beads. Close your eyes and watch me die. You keep saying kick it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world can watch you die? That's why I live inside white powder dreams. Home was once an empty vacuum that's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks try to heal my broken heart. never went home. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes, watching me die. You keep saying kick it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world, so that the world can watch you die, can watch you die, watch you die, watch you die. You say kick it, you keep saying quit it. Wann genau das Instrumental Ignant, das diese Sendung eröffnete, aufgenommen wurde, kann ich nicht genau sagen. Nicht nach 1972, so viel steht fest, denn 1972 ist das Todesjahr des Trompeters Melvin Lesty, der auf dieser Aufnahme unter anderem zu hören war, genau wie seine Mitstreiter Cornel Dupree an der Gitarre und Harold Battiste am Tenorsaxophon. Lesty war eher Band- und Studiomusiker als Solokünstler. So konnte man Lestys Trompete auf Aretha Franklin Natural Woman und auf den 1950er Aufnahmen von Roy Brown hören. Wie sein Altersgenosse Lesty war Battiste auch aus New Orleans und als Arrangeur und Produzent tätig. Neben seiner Tätigkeit als Tenorsaxophonist gründete er zusammen mit Lesty Anfang der 60er Jahre das AFO-Label All for One, auf dem unter anderem Barbara Georges Hit I Know You Don't Love Me No More erschienen war. Da Battiste und Lesty geschäftlich wie künstlerisch eng mit dem Sänger Sam Cooke verbunden waren, hatte dessen unerwarteter Tod 1964 die Konsequenz, dass das Label AFO seine Arbeit einstellte. Der Gitarrist auf Ignant, Cornel Dupree, war rund 10 Jahre jünger als Lesty und Battiste und kam auch aus Fort Worth, Texas. Er war Studio-Gitarrist und ist unter anderem auf B.B. Kings Version von The Thrill Is Gone zu hören, sowie auf LPs von King Curtis, Aretha Franklin, Joe Cocker, Donny Hathaway oder Razan Ronan Kirk. Außerdem hörten wir ihn auf dem zweiten Titel dieser Sendung, dem Cover von Jill Scott Horan's Nummer Home Is Where the Hatred Is von Esther Phillips. Von Soul und der USA geht es jetzt zu irischem Rock. Rory Gallagher nahm 1978 Fuel to the Fire auf, das wir gleich hören werden. We'll be right back. Die 70er Jahre waren ja das Jahrzehnt von Rory Gallagher, sein erfolgreichstes, und er machte dort auch sehr gute Musik. Ende der 70er Jahre kam allerdings Punk und New Wave auf, und ungerechterweise geriet Rory Gallagher in die Kritik dieser neuen Musiker, wurde zum Teil als Gitarrenwichser und dergleichen bezeichnet. Das war sehr schade, denn Rory Gallagher war dieser Musik eigentlich sehr aufgeschlossen, Punkrock und dergleichen, und fühlte sich da doch ziemlich zu Unrecht diffamiert, denn er sah im Punkrock auch Parallelen zu der zu Rock und Beat der 60er Jahre, dem Jahrzehnt, wo er anfing, professioneller Musiker zu werden. Ein Gitarrist, den Rory Gallagher bestimmt gemocht hätte, wenn er ihn jemals gehört hätte, ist Al Pettaway, den wir gleich mit seinem Stück Potato Salad Days aus dem Jahre 2008 hören werden. Ich weiß gar nicht, ob Rory Gallagher Al Pettaway noch mitbekommen hat, denn Al Pettaway nahm seine erste CD-Veröffentlichung 1992 in Angriff. Die nächsten drei Titel hängen auch irgendwie zusammen. Wir hören zuerst Willie Nelson und der Trompeter Wynton Marsalis mit der Jimmy Reed Nummer Bright Lights Big City, ebenfalls aus dem Jahre 2008, genau wie der Al Pettaway Titel, den wir eben hörten. Danach hören wir nochmal Esther Phillips, allerdings eine frühere Aufnahme, Hello Waltz aus dem Jahre 1964, und Willie Nelson, Fans und Kenner der Country-Musik, wissen, dass das natürlich von Willie Nelson geschrieben wurde. Als dritten Titel die Originalversion von Bright Lights Big City aus dem Jahr 1961, der Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Jimmy Reed. Dieser Titel ist ja auch ein Standard geworden. Gone to my baby's head. Bright lights, big city. Gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Go light, baby. Gonna need my help someday. Go light. Someday you're gonna wish you'd listen to some of the things I say. Yourself out. I said, go ahead, pretty baby. Go on and knock yourself out. Well, I still love you, baby, but you don't know what it's all about. Bright lights, big city. Gone to my baby's head. Bright lights, big city. Baby's starts to rain. Rain, rain. We'll have to learn to get along without him if we can. A hollow ceiling. I'm gonna stare at you a while. I just can't sleep. Jimmy Reed hatte ja einige Standards bzw. Lieder, die später Standards wurden. Ich möchte da nur an Big Boss Man erinnern oder Honest I Do. Ersteres nahm Elvis auf, letzteres die Rolling Stones. Das sind ja schon Namen. Wir hören jetzt wiederum einen Standard, der nochmal gut 30 oder 25 Jahre älter als die Jimmy Reed-Titel waren. Big Joe Williams nahm 1935 Baby Please Don't Go auf. Das Oder diese Version hören wir am Ende der Sendung. Jetzt hören wir erstmal zwei Versionen. Eine aus den 60er Jahren, 1964. Them aus Irland mit Van Morrison, Baby Please Don't Go. Danach Sonny Till and the Orioles, eigentlich eher bekannt durch Crying in the Chapel, ein Stück, das Elvis in den 60er Jahren aufgenommen hatte. Auch mit Baby Please Don't Go in einer Doo-Wop-Version aus dem Jahre 1952. Oh, gave you all my gold. Because I loved you so. Because I loved you so. Because I loved you so. You took my loving dough. Baby, please don't go. Don't go. Don't go. Von einer Doo-Wop-Gruppe, Sonny Till and the Orioles in den 50ern, zu einer anderen Vokalgruppe, Doo-Wop konnte man das nicht nennen, nämlich den Delta Rhythm Boys, die einen Jazzstandard von Duke Ellington vertonten, Just Sitting and Rockin' 1945. Und weil wir ja auch das Original hören wollen, beziehungsweise ich jetzt einfach bestimme, dass wir das hören, Duke Ellington mit seiner 1941er Version von Just Sittin' and Rockin'. Zu den Delta Rhythm Boys kann ich noch anfügen, dass das eine sehr langlebige Band war, hatte natürlich Umbesetzung, aber sie existierten von 1934 bis 1987. Seit 1956, dem Aufkommen des Rock'n'Roll, lebten sie in Europa und zwar ständig. What's the good of having money when you haven't got your honey? I don't go out walking. I ain't for no talking. My baby done left me. Just a sitting and a rocking. Now if I had been scheming, instead of just dreaming, she'd never have left me. Just a sitting and a rocking. Now sitting all day without holding my baby, I'm such a lonely papa. If she don't hurry and come back, I'm a cinch to blow my topper. Now if I don't find her, I hope you'll remind her that I'm staying where she left me. Just a sitting and a rocking all day. Never go out walking. You never hear me talking. And I guess I'll never be the same, baby, till you return. Please act right and give me a call. And some night we will have a ball. Thank you. love the wants, love the gets, and little man, little old love wants you. Make up your mind to have, make up your mind to have, no regrets, no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, you'll never win. Whatever Lola wants, Lola gets. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, you'll never win. Give in, give in, you'll never win. Give in. Whatever Lola Wants, Lola Gets, 1955 von Sarah Vaughan gesungen und auf Mercury Records veröffentlicht. Zwischen 1954 und 1959 veröffentlichte Sarah Vaughan kommerzielle Platten auf diesem Label, und auf dem Unterlabel wurden ihre Jazzmusik veröffentlicht, die weniger kommerziell waren, unter anderem Live-Aufnahmen mit Bands in kleiner Besetzung, unter anderem mit dem Trompeter Clifford Brown. Wir bleiben noch etwas im Jazz. Saxophonist Benny Carter spielte 1946 The Moon Is Low ein, unter anderem mit dem Gitarristen Alan Royce. 10 Jahre später entdeckte der Pianist Ahmad Jamal den Russen in sich und spielte The Volga Boatman ein, zusammen mit Walter Perkins am Schlagzeug und Israel Crosby am Bass. Thank you. So, das war's fast schon mit Framats musikalisches Fundbüro. Wir hören, wie von mir angekündigt, als letzte Nummer Big Joe Williams Original Baby Please Don't Go aus dem Jahre 1935 mit Big Joe Williams als Sänger und Gitarristen und Dead Tracy an der One-String-Fiddle. Ein Instrument mit Vor- und Nachteilen. Der Seitenwechsel bei so einem Instrument geht doch recht zügig vonstatten. Schlecht ist es, wenn die Saite reißt, dann ist es aus mit der Musik. Das war's, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. Now baby, please don't go. Now baby, please don't go. Baby, please don't go back to your auntie and get your cold ice cream. I believe it, a man done gone. I believe it, a man done gone. I believe it, a man done gone to the county phone. Now with the long chain on. Turn your lamp down low. You turn your lamp down low. Turn your lamp down low. I cried all night long. Now baby, please don't go. I begged you night before. I beg you night before, beg you night before, turn your lamp down low. Now baby, please don't go. I be my baby, don't lie. I be my baby, don't lie. I see my baby, she lied, said she didn't have a man. Now while I had my time, boy, I be your dog, man. Now boy, I be your dog. Boy, I be your dog. I packed my trunk this morning, baby, go back to Rolling Fork. I believe I leave you young. I believe I leave you young. I believe I leave you young. Cause you got me way up here. And you don't feel much young. Now baby, please don't go. Oh baby, please don't go. Now baby, please. Don't go back to you only. You know I love you so. I see you trying to leave me out. Why leave your daddy out? Why leave your daddy out? You got me way down here. And you don't feel my.